Die Zeitung Rodong Sinmun brachte am 15. August zum 71. Jahrestag der Befreiung des Vaterlandes einen Leitartikel mit dem Titel »Mit der Blütezeit des Aufbaus des sozialistischen starken Staates verhelfen wir den Verdiensten von Genossen Kim Il-sung um die Befreiung des Vaterlandes zum Glanz«.